Vergeht die Nacht dann, er stand allein am Wolgastrand. Seine Frau, die ist schon tot, seine Heimat, die ist zerstört. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Viele seiner Kameraden hat er sterben sehen, viele Mütter um ihre Söhne weinen sehen. Da er hier stand, bis zum letzten Kampf den Feind gejagt, doch das war ihm nicht genug. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Nach Hause gekommen und dann verstoß, so dankt man ihm den Einsatz für sein Land. Doch deutsche Soldaten waren keine Mörder, wer das bezweifelt, gehört an die Wand. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Die deutsche Geschichte zeigt es immer wieder, Land zerstört für Land immer wieder. Die deutsche Geschichte zeigt es immer wieder, Land zerstört für Land immer wieder. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand. Er war Soldat fürs Vaterland, er war Soldat mit der Waffe in der Hand.